Erstens. Armes deutsches Volk, am Rande des Abgrundes stehend, von Feinden umlauert, ratlos, hilflos, ahnungslos, ohne Führer in der Stunde der letzten Gefahr, ohne Ziel, das dem sinkenden Mute neue Spannkraft gäbe, ohne einen großen, erhebenden, gemeinsamen Glauben, der dich aus Zersplitterung und Wirrnis zur herrlichen Einheit gemeinsamen Willens zusammenschweißte, so bist du den satanischen Vernichtungskünsten des Erzfeindes preisgegeben, der in dir das letzte lästige Hindernis vor seiner Weltherrschaft erblickt. Ein Hindernis, dessen endgültige Beseitigung wohl nur mehr eine Frage von Monaten ist. So taumelst du dahin, in Parteien zerrissen, von ratlosen Gesellen beschwätzt, von Gaunern genasführt, die sich die Taschen füllen, indes du darbst, die sich weiterhin ungestraft als Patrioten zu brüsten wagen, ohne dass einer dir erstünde, der die Macht besäße, von Ort zu Ort, von Land zu Land zu ziehen, dir die Wahrheit und Erkenntnis deines furchtbaren Siechtums und deiner Heilungswege zu bringen. Denn eines magst du wissen und sei dir gesagt in letzter Stunde, du beschwätzbarstes aller Völker, wenn der Richtige käme, der Gottgesandte, der Erlöser von aller Qual und Verzweiflung, dann ist Satan bereit, ihn alsbald unschädlich zu machen und seine Tausende von Helfershelfern in ihrer Allgegenwart und Schlauheit werden es zu verhindern wissen, dass du ihn siehst, ihn glaubst, ihn erkennst, und weiterhin wirst du geduldig folgen dem Bösen, der dir weiterhin die Fahnen vorantragen wird, deren Farben dir wohlgefallen, bis der letzte Mann im Abgrunde versunken sein wird, an dessen Rande der Antichrist hohnlachend und triumphierend Wache steht, auf dass du nie, nie mehr zum Lichte selbstherrlicher Freiheit emporgelangst. Und verzweifelnd und verlassen von allen Guten muss der, dem es gegeben wäre, dich zu erretten, mit ansehen, wie der endlose Heereszug der Verführten und Irregeleiteten zur Tiefe hinabtaumelt, im Wahne, es gehe empor zur Höhe, zum guten Erlösungsziele. Denn das ist die trostloseste aller Wahrheiten, dass in dem Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Ormuz und Ahriman, oder wie man sonst die ewig polaren Mächte des Lebens bezeichnen mag, der Schwung, die Kraft, die Aktivität auf Seite der finsteren Zerstörungsmächte stehen, indes das Gute sich so oft mit dem törichten Gefühle seines rechten Meinens begnügt und nicht jenen Willen zur Tat aufbringt, der bewirkte, dass alles Gute zusammenstünde zu gemeinsamen Planen und Vollbringen. So aber ziehen sich alle Rechtschaffenen immer mehr und mehr vom öffentlichen Leben zurück und überlassen mit müdem Achselzucken das Vaterland den rührigen, allgegenwärtigen, unermüdlichen und siegesgewissen Vertretern der bösen Mächte des Satans. So sieht es denn beinahe so aus, als wäre alle Abwehr, alle Mühe und Willenskraft nutzlos vergeudet vor der trostlosen Einsicht solchen Gesetzes. Aber ein letztes Aufleuchten hoffender Zuversicht. Vielleicht ist gerade das das große, geheimnisvolle dieses ewigen Ringens, dass der Sieg in der Gegenwart ganz und gar dem Bösen gehört, dass aber in der Zukunft der noch verschleierten Unsichtbaren doch dem Lichte der Sieg gehört, der sich rätselhaft unbeobachtbar auf den geheimnisvollen Wegen des geistigen Geschehens vorbereitet, um dann mit einem Male, ehe man's geahnt, in voller Herrlichkeit zu erstrahlen, ohne dass ein Menschenauge je sein Werden und Wachsen erschauen gekonnt. Und vielleicht ist doch jener Spruch ein wahrer, der uns in Jugendtagen vorangeleuchtet auf finsteren und einsamen Bahnen, und es erfüllt sich der Satz, oder besser und beglückender, das Gesetz, das umschrieben ist in den Worten, mit denen wir unsere trostlos niederdrückende Erkenntnis zu überwinden versuchen wollen: Wenn ihr auch siegt, wir sind ja doch die Sieger. Zweitens. Den Seinen schenkt es der Herr im Schlafe, lautet ein altes Sprichwort. Und in der Tat, man könnte an des deutschen Volkes Gotteskindschaft glauben, wenn man mit ansieht, wie ganz ohne sein Zutun das Größte ihm wie von ungefähr in den Schoß fällt. Schier wider seinen Willen wird es, dass um sich ebenso ahnungslose wie um seine Hasser böse und ewig wachsame Art zu neuem Leben auferweckt, und es geschieht ihm ein erstes Wunder. Vergessen ist seiner Vorfahren Gebot und Sitte, Kein anderes Volk ist sich so wenig bewusst dessen, was seine Erhaltung frommte. Alles Fremde und Neue lockt des kindlichen Neugierde und Sehnsucht. Und weil dies Volk treuherzig ist, gut und voll Menschenfreundlichkeit, so glaubt es ein Gleiches von allen anderen und nimmt mit offenen Armen in seiner Mitte und in seinem Blute die Eindringlinge auf, die sein Verderben sinnen. Da aber ersteht im sogenannten Feindeslager ein Mann, des Blut sich sehnsüchtig rügt erinnert seines Stammes und Geschlechtes, und er, der Nation nach fremd, der Rasse nach zutiefst verwandt und verknüpft den Ariatum, das im deutschen Volke seine letzte große Heimat gefunden, wird zum Erwecker des verloren gegangenen Rassenwissens und Rassenbewusstseins. Graf Gobineau ersteht der gefährdeten Sache des hellen Sonnenmenschen und mahnt und predigt von der hellen Untergange, vom Heraufkommen der Schwarzalben, die den Edelrassigen durch Vermischung zerstören, verdrängen und schließlich vernichten werden, ohne sein endliches Erwachen zu wissen und reinigender Tat. So ward die Rassenkunde geboren durch jenes versprengten, erweckenden Schöpferwillen. Dann aber, abermals aus ferner entrücktem Volke und wohl deshalb zu sehnsüchtiger Bewusstheit erstarkender Verwandtheit, ersteht der Mann, der wie kein anderer vorher oder später dem deutschen Volk das klare, volle, allumspannende Wissen um seine Stellung in der Welt geschenkt hat. Chamberlain, der mit seinen Grundlagen des 19. Jahrhunderts diesem, seinem deutschen Volke ein Denkmal errichtet, wie es kein anderes Volk auf Erden besitzt. Nun weiß der Deutsche, wo er herkommt, wohin er soll und was er bedeutet, sich und allen übrigen, sofern er den ihm vom Schicksale oder von Gott vorgezeichneten Weg unbeirrt von verwirrenden und ablenkenden Mächten zu gehen weiß. Aber seltsam! Nur wenige hören auf die Stimme der beiden von fernher wie von Gott gesendeten Warner. Der Geist ist bereits müde geworden und entlebendigt von all des Allentlebendigers teuflischen Künsten, von den einschläfernden Gewalten eigener Verträumtheit und Ahnungslosigkeit. Das Gold hat Macht gewonnen über die Gemüter, wenige nur haben gelauscht den beiden Erleuchteten, und nur solche, deren weltabgewandter Sinn sie unfähig macht zur Tat, zum gewandelten Gedanken. Das Volk tut ohne zu erkennen und verliert sich in Geldgier und Jagen nach schnöder Lust, jene wenigen erkennen oder ahnen doch ohne zu tun, in sekundärer Ohnmacht einer der Druckerschwärze und dem blassen Worte zugekehrten müden Geistesentartung. Und das Verhängnis rückt vorwärts, unbarmherzig und unaufhaltsam. Dann aber kommt das Letzte. Der Weltkrieg zerstört die Kraft und den Bestand des deutschen Volkes von Grund aus. Vergessen scheint alles zu versinken, was Größe war, Freiheit, Macht und Herrlichkeit. Betört, beschwätzt, zersplittert, ratlos und geistesverlassen taumelt der deutsche Mensch dem Abgrund entgegen. Um seines Wesens innersten Kern geprellt, scheint er jener Hypnose auf Gnade und Ungnade zu erliegen, die sich der Allvernichter Zion für seine Opfer ausgedacht hat. Verhallt ist die Stimme jener beiden Erwecker, und die Götterdämmerung scheint gekommen.